So vielleicht zuerst wollen wir etwas reflektieren, der Ablauf der Meditation, was wir gemacht haben. Die große Reise, was wir da gemacht haben, von anfänglicher Achtsamkeit, wo genug schon uns zu schaffen gibt, nur die Achtsamkeit an dem Einatmen und Ausatmen zu halten. Aber dann, wenn sich der Geist einigermaßen zentriert, etwas beruhigt, dann können wir schon dabei bleiben. Und das erste Muster, the first sample, das erste Muster war Samatha Practice. Dort, wo die Sammlung des Geistes ist das wichtigste, das zentrale Element dieser Praxis, ist das Bündeln der Achtsamkeit, Fokussieren. In der finalen Phase von dem, wir sind ganz nahe an die Erfahrung gegangen, aber es ist immer Einatmen und Ausatmen geblieben. Einatmen und Ausatmen ist Begriff. Und die Samatha-Praxis muss ein Begriff haben, ein Konzept. Samatha funktioniert nicht mit Wahrheit. Wollt ihr wissen, was ist der Unterschied zwischen Begriff und der Wahrheit? Machen wir ein kleines Beispiel. Es werden zwei kleine Muster folgen. Ich werde das klar definieren. Es ist ganz kurz und ihr braucht die Augen zu schließen. So, Muster Nummer 1. Ende von Muster 1. Now, Muster 2. Der Klang der tibetischen Schale. Ende von Muster 2. Ihr könnt die Augen aufmachen. Now, jetzt ist an euch, sich klar zu machen, war da ein Unterschied zwischen dem Muster Nummer 1 und Muster Nummer 2 oder war das das Gleiche? Wer meint, es war das Gleiche, bitte Hände hoch. Alle haben die Prüfung bestanden. Es hat schon Versammlungen gegeben, wo die Hälfte hat Hände hochgehalten. Das erste war die Wahrheit, das zweite war der Begriff. Spürt ihr jetzt der enorme Unterschied zwischen dem Leben in Wahrheit und dem Leben im Konzepten? Und die Psychologen sagen das klar, dass wir leben unser Leben 97-98% in Konzepten, in Begriffen, in unserem Denken. Das ist die Katastrophe unseres Lebens eben. Dass wir so wenig Kontakt mit Realität, mit Wahrheit haben, dass wir so viel Fantasie. Also das ist Verzerrung, totales Verzerrung. Begriff, ich bezeichne das als eine schwarz-weiße Foto von der Wirklichkeit. Ja, ein Äpfel oder eben schwarz-weißes Fotos von Äpfel. Ja, Begriff und Wirklichkeit. Okay, ich glaube, das wurde klar soweit. Möchte ich dazu noch ergänzen, es gibt eine Menge von Stufen zwischen diesen zwei Extremen. Also ich habe die zwei Extreme vorgeführt. Ja, Muster 1 und Muster 2, das war wirklich total andere Welt. Aber natürlich, es gibt etliche Zwischenstufen dabei. Und die Samatha-Meditation eben braucht eine von diesen Zwischenstufen. Samatha cannot funktionieren mit Realität, so wie die wirklich ist. Das ist der Prinzip. Und das ist der zentrale Unterschied zwischen Samatha und Vipassana. Weil Vipassana heißt Einsichtsmeditation. Das ist der direkte, kompromisslose Weg zu der Wirklichkeit, wie das wirklich ist. Und dort kommen die Aspekte der Buddha-Lehre vollständig zur Klarheit. Anicca, Dukkha, Anatta. Solange wir sind in dem Bereich von Samatha, alles könnte so erhaben sein. So wunderschön himmlisch. Diese große Bewusstheit, die alles umarmt. Alles wird ein. Diese enorme innere Entzückung in der Richtung von Union. Von allem. Aber das funktioniert nur mit dem Konzept. Wenn wir gehen zu der kompromisslosen Wirklichkeit, wie das Buddha präsentiert, plötzlich da kommen die anderen drei. Und so wir wissen, in Hinduismus Chit Sanchitananda. Sanchitananda. Sattva Chitta Ananda. Das höchste Sein. Der reine Bewusstheit. Übersinnliches Glück. Buddha-Lehre. Alles ist vergänglich. Als unerfüllt, Leerheit, Emptiness. Also, das war einfach der Muster davon, wie man Samatha praktiziert. Eine extrem wichtige, ein wichtiges Bestandteil von Buddha-Lehre, seien wir klar, das Buddha hat die Samatha-Praxis sehr hoch geschätzt und empfohlen natürlich, weil das erhält unser Geist, das bringt Glück in unsere Praxis. Die Vipassana ist viel schwierigere, Einsichtsmeditation ist viel schwierigere Praxis. Wo wir sind konfrontiert mit der nackten Wahrheit, wie das ist. Aber es hat natürlich andere Arten der Schönheit, die kommen mit den fortschrittlichen Stadien. Also wir haben schon in der Schlussphase der Samatha-Praxis die nicht-duale Bewusstheit erlebt. Ja, wo ich habe gesagt, kein Unterschied zwischen dem Atmenden und dem Atem. Ja? Hat es nur eine Erfahrung gegeben. Das war schon eine Art von Nicht-Dualität. Aber es war die samatische Nicht-Dualität. Dann sind wir in die Vipassana-Praxis gegangen, wo alles ändert. Zuerst in der dualistischen Auseinandersetzung des Beobachters. Der beobachtet die Objekte, die ständig entstehen und vergehen in unserem Körper, in unserem Geist. Wir konnten von innen den Atemkörper, nur atmendes Körper wahrnehmen, wir konnten das von außen machen. Aber da war noch ein Schleier von Konzept drin. Innen und außen ist ein Konzept des Ortes. Das ist ein Konzept. Wenn man geht bei der Einsichtsmeditation, bei der Vipassana, in die nicht-duale Gradation dieser Praxis, es ist wieder nur eine Erfahrung, die stattfindet. Aber diese Nicht-Dualität basiert an viel tieferer Art von Erfahrung von Wahrheit. Und das war, zuerst war das diese effortless mindfulness, diese Achtsamkeit ohne Anstrengung, ja, mit dem Zentrum alles offen. Das ist eben ganz anders als Samatha. Samatha, das ist einfach, mindestens fängt es wie ein Tunnel, abgeschieden von Sinneseindrücken, nur das Absorption in den Objekt selber. Die Samatha ist eine sehr ausgesuchte Art von Praxis. Vipassana hat einen Fokus, aber der ist immer breiter. Alle Sinnestoren sind offen in der finalen Phase. Und das war die Krone von dieser Muster, Meditation, blaues Himmel. Ohne Lokalität. Das ist die Nicht-Dualität, die, wir sind nicht weitergegangen, die entwickelt sich weiter. Immer mehr Sati, immer mehr Bewusstheit. Die Bewusstheit wird immer intensiver, wie ein Kriechöl in die verrostete Schraube. Ja, kriecht es überall drin oder ein Fettflecken breitet sich aus. So, die Achtsamkeit durchdringt unsere Erfahrung. Es wird ein unabdingbarer Bestandteil von unserer Bewusstheit. Diese Sati, diese Achtsamkeit. Und das ist nachher die Achtsamkeit, die in der finalen Phase wird bewusst von sich selber. Dann, in den Zen-Praxis, öffnet sich der Koan. Was ist der Klang von Klatschen mit einer Hand? Wie ist das genau? Ich habe das irgendwo. Die deutsche Formulierung von dem Koan. Wie klingt das Klatschen einer Hand? Das ist Zen-Koan, wo die Studenten einfach sich daran abmühen, bis die total abgemüht sind, dann eben kommt die Öffnung in die kreative Phase von der Praxis und der Meister schlägt sie mit dem Zen-Stock oder eben schickt sie weit. Mehr praktizieren, mehr tiefer in den Koan, alles fahren lassen, nur der Koan, Lösung des Koan, bam, bis das kommt. Die Bewusstheit, die wird von sich selber bewusst. Das ist das Klatschen mit einer Hand. Und der Zen-Meditierende, der weiß es, das ist es. But in the moment of Satori, das wird so evident an dem, was er hat sich Tage, Monate abgemüht, ständig diese Korn getragen in eigenem Geiste. Plötzlich, die Lösung kommt so deutlich. Er braucht nicht einmal Bestätigung von dem Meister. Er weiß es, er hat es geschafft. Also so viel Erklärung von den verschiedenen Stufen. Jedes Mal die Achtsamkeit des Sati war anders angewendet. Das war das Wichtigste an dieser geleiteten Meditation, sich klar machen, dass es gibt so viele verschiedene Richtungen, Winkeln, Perspektiven, wie man die Achtsamkeit applizieren kann an verschiedene Aspekte des Einatmens und des Ausatmens. Das war die Botschaft von der Sache. Und natürlich das Abrunden mit Metta. Eine Sache, die ist so wichtig für unseren Alltag. Ja, dass wir korrigieren unsere verkrümmte Beziehung zu unserem Körper, zu unserem Geist, zu unseren Fehlern, zu unserem Versagen, zu unserer Liebe, zu unseren Erfolgen. Metta, das ist Beziehung. Liebevolle Zuwendung, Positivität im Geist. Das lebendig bringen in unseren Alltag. Genauso groß wie die Achtsamkeit selber. Und das ist schon eine Art der Achtsamkeit. Nun, wenn Elke hat uns Pindapat mal gemacht an der Ecke von einer Bank oder einer Bäckerei oder was ist dort drin, da hat sie dem Chandako gesagt, dass sie hätte gerne etwas mehr über Anwendung der Achtsamkeit in unserem Alltag hat sie gewünscht. Und dann Chandako hat sein Dhammatalk gegeben, er hat eigentlich gar nichts davon gesagt, von dem, was ich verstanden habe. Und so habe ich das aufgegriffen und möchte heutige Dhammatalk in diese Richtung abdrehen. Die Buddha-Praxis, Buddha-Weg, Buddha-Dhamma soll natürlich unseren Alltag durchdringen. Nun, wie das zu machen? Und wir sind wohl hoffentlich alle bewusst von dem Mindfulness-Boom, ja, wo Achtsamkeit jetzt, die letzte Sache, was mir hat Werner geschickt, war ein Prospekt von Leipziger Lehrer, der unterrichtet die Wirtschaftsmanager in achtsame Ökonomie. Die Mindfulness, Sati, die Achtsamkeit in unserem Umgang mit Geld, mit Investitionen, mit Börse, mit Aktien, Wertschriften, Management, Firmenmanagement und so. So weit sind wir. Also zuerst war das in der Psychologiebereich, wo Achtsamkeit ist ein großes Schlagwort geworden, sogar in Spitalpraxis und Therapiepraxis, Sati-Therapie. Das war die erste durchgedringen von Buddha-Lehre in Wissenschaft, kann man sagen, weil Psychologie könnte man zu den Wissenschaften heute zählen. Jetzt ist es schon im Business drin. Alles kommt von diesem Meister hinter mir. Heutzutage wird es manchmal, oder war es manchmal, ohne der Quelle erwähnt, weil man hat viel Angst und Befürchtungen, wenn man erwähnt, dass es aus dem Buddhismus kommt, dass viele Leute gerade schließen die Rouladen. Oh, eine weitere Religion, hä? Sicher nicht. Ja, dann in den ersten Jahren war das ganz bewusst und sehr schön von dem religiösen und spirituellen ausgefiltert und nur die praktischen, pragmatischen Aspekte der Lehre wurden den Patienten präsentiert und es wirkte und vielen wurde geholfen. Dann natürlich die Neurowissenschaft hat sich sehr interessiert für dieses Phänomen. Achtsamkeit, Mindfulness, jö. Dann diese meditierende Leute wurden in die Maschinen hineingestellt. Ja, CAT, Computertomographie, Scan von Brain-Aktivitäten während Meditation. MRI, das ist die Magnetic Resonanz des Hirnzellen, wird gemessen. Das sind die großen Maschinen. Es sieht wie ein Tunnel, da schiebt sich der Mensch millimeterweise durch und die Strahlen messen die Aktivität des Hirns, total wissenschaftlich aufgezeichnet, Bilder von Zentren im Hirn, die aktiv sind, Alpha, Beta, Theta, Delta-Wellen werden gemessen mit Elektroenzephalographen, die Elektroimpulsen den Hirnzellen gemessen, total wissenschaftlich, Mindfulness ist unter der Lupe. Allerdings diese letzten Prospekten, was ich in die Hand bekomme von dieser Wirtschaftsökonomie-Mindfulness, da wurde schon Thich Nhat Hanh ganz offen erwähnt, empfohlen, seine Bücher. Es wurden einige Meditationsmeister erwähnt, ganz unverhüllt. Die Verbindung mit der Spiritualität ist jetzt salonfähig, plötzlich. Mindestens in der Ebene von den intelligenten Leuten des Managements. Man hat begriffen, dass mit dem Geld ist nicht alles gemacht. Und die Pflege um die Angestellten gehört auch dazu. Die Atmosphäre in dem Büro macht mehr als nur die Effektivität und DPH der Gesellschaft. Plötzlich man sieht, dass die Gesellschaft ist eigene lebendige Sache, für welche man muss Sorge haben. Dass die Ausstrahlungen dringen, die sind unmessbar bis jetzt, aber ich bin überzeugt, dass mit der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Einrichtungen diese Dinge werden messbar sein, was man aus sich ausstrahlt, was uns unterbewusstlich beeinflusst. Nun, Alpha Omega von diesen Anwendungen der Buddha-Lehre ist Mindfulness. Das ist die königliche Praxis, königliche mentale Faktor. Sati in Abhidhamma ist ein mentaler Faktor, der ist nicht immer dabei. Manasikara, das Aufmerken muss immer dabei sein, dass wir überhaupt bewusst sind. Aber Sati ist schon eine spezielle Art der Achtsamkeit. Im Idealfall Einsichtsmeditation, Achtsamkeit ist frei von Distortion, von Verzerrung, frei von Ego, frei von Gier, frei von Abneigung und sogar frei von Moha, von Nichtwissen, wie die Dinge sind. Das wäre der ideale Zustand der Achtsamkeit, die ist nötig für Erleuchtung. Aber natürlich, dazu muss man kommen. Das kommt nicht von oben auf uns. Es ist lange, lange Übung drin. Nun, was ist so wunderbar an der Achtsamkeit? Was bewirkt diese Wundern? Mal schließlich, Achtsamkeit, na ja, schon gut, ja. Warum? Ich habe gern meine süße Träumerei. Sagt nicht ich, aber viele Leute sagen so, oder? Und viele Leute, ja, ich mag immer mein Fernseher und so. Einfach den Geist ein bisschen spazieren lassen und so. Und träumen und sich schöne Dinge vorstellen, sich verlieren in den Fantasien. Naja, natürlich, die meditative und die Dhamma-Achtsamkeit ist die Achtsamkeit hier und jetzt. Man kann sagen, das ist der Kontakt, klare Kontakt mit dem Moment, mit dem gegenwärtigen Moment unserer Erfahrung. Das ist Mindfulness, das ist Sati. Der Kontakt mit der Qualität und Inhalt von unserer Erfahrung jetzt, wie das abläuft. Also die Gegenwärtigkeit ist Sati. Nun, natürlich, ich kann diese Art von Mindfulness, diese Art von Achtsamkeit auf meine Träumerei anwenden, aber dann muss ich bewusst sein, dass ich träume. Dann ist es Sati. Wenn ich bei der Träumerei bewusst bin, gleichzeitig, dass ich träume, ich bin vollständig auf dem Weg des Dhamma. Und deswegen habe ich der Elke empfohlen, mehr Fernseher zu schauen. Aber dabei bewusst sein, dass ich den Fernseher schaue. Nicht verloren sein mit der blöden Geschichte, was diese Kiste ausstrahlt, sondern schauen und gleichzeitig sehen das eingeschaltete Gerät. Gerätschaft. Das ist der Unterschied zwischen unserer normalen, verblödeten Art des Lebens, dass wir sind verloren in unserer Erfahrung, kopflos drin. Und das ist die Sati, das ist die bewusste Art des Lebens. Bewusstsein, wie das wirklich ist. Natürlich ist es schwierig, Bewusstsein, wenn ich bin verloren in der Krimi, gleichzeitig davon bewusst werden, dass ich bin verloren in der Geschichte der Krimi. Erinnert euch, dass ich hier letzte Mal habe diese Deckel von meiner Schale, ich werde das wiederholen. Vielleicht diesmal wird es etwas besser funktionieren, weil die waren hier schon, die meisten. Die wissen schon, um was es dran geht. Der Unterschied zwischen Schauen und der Unterschied Bewusstsein, dass ich sehe. Schauen und Bewusstsein, dass ich sehe. Ja, diese zwei Dinge. Verloren sein in der Erfahrung des Sehens und Bewusstsein, dass Sehen stattfindet. Ja? Das erste ist der verblendete Art des Lebens, wie wir normalerweise leben. Und das zweite ist die Praxis von Einsicht, Vipassana. Also jetzt bitte schauen. Und die Sache ist, kein Millimeter den Fokus des Sehens überhaupt nicht ändern. Ja? Bleiben genau an der Stelle, nicht die Augen bewegen, nichts machen, sogar den Geist haargenau lassen, aber wenn der Objekt verschwindet, aus der Leerheit der Erfahrung kommt die Bewusstheit, dass da ist Sehen nur. Schau. Kissen drin, Farbe, Form, wie auch immer. Bleiben, lassen die Augen. Objekt ist weg. Das ist Sehen. Ja? Mit Sati und ohne Sati. Ja? Nun, wo ist der Wunder davon. Sieht nicht so sehr umwerfend und doch. Die Einsichtsmeditation, die Einsichtpraxis führt uns in unsere eigene Mitte. Und das ist etwas, was ich habe letzte Mal gesagt, dass man den Dhamma-Weg kann ganz unterschiedlich sich klar machen, sich vorstellen. Als der Weg, Dhamma ist der Weg. Irgendwo habe ich mir diese vielen Möglichkeiten aufgeschrieben, das ist gleich das, was kommt mir aus dem Gedächtnis. Buddha, der Weg der Reinheit. In Visuddhimagga ist es, die ganze Schulung des Dhamma ist definiert als 7 Stufen der Reinheit. Zuerst die Reinheit des Benehmens, Sila, Moralität. Zweite, Reinheit des Geistes. Keine Negativität in sich dulden, in eigenem Geiste. Und den Geist reinmachen von allen Negativitäten. Dann kommt dritte, Ditti Visuddhi, Reinheit des Ansichts. Dann Kankavitarana Visuddhi, dann Magga Amaganyana Visuddhi, Dasana Visuddhi. 7 Stufen, wovon die Stufe Nummer 1 ist, wo wir sind normalerweise. Stufe 2, wir natürlich alle arbeiten hoffentlich daran. Und die anderen Stufen sind schon meditative Reinheiten, wo die 7. ist Erleuchtung. Ja, und so kann man die ganze Buddha-Lehre eigentlich sich klar machen, klar vorstellen, verständlich machen, dass es einfach stufenweise Reinigung von Deformationen ist. Es gibt eine andere Möglichkeit, sich den Dhamma-Weg vorstellen, als eben zum Beispiel, ja, die totale Verlorenheit in der Interpretation von unserer Psyche, dass ich alles wahrnehme durch mein Ego, ja, durch die Gier und Abneigungen und Gernhaben und Einseitigkeit, Verblendung und so, also der normale Zustand meines Lebens, der eben so sehen muss, wie er aussieht, natürlich, und mit allen diesen Deformationen bis zu gerade machen, dass der Weg des Dhamma bringt uns in Alignment mit der Wirklichkeit, die befreit. Man kann sich das so, ja, das ist der Weg in die Wahrheit, in die Realität. Das ist eine andere Möglichkeit, sich das vorzustellen. Ein anderer Weg aus der Verblendung in die Klarheit, aus der Versklavung in die Freiheit. Wir sind Sklaven unseren Gedanken, Sklaven unseren Ideen, unseren Meinungen, unseren Gefühlen und Reaktionen. Speziell, wir sind Sklaven von unseren Gedanken. Wir glauben, der Kram, was läuft in unserem Geist, dass ich denke, das ist der größte Irrtum. Sich davon befreien, dass ich brauche, den Gedanken nicht zu glauben und meinen Überzeugungen bis zu der Befreiung. Eine andere Variante, eine andere Möglichkeit, die Buddha-Lehre sich in der ganzen Entfaltung klar machen. Aber wie ich letzte Mal das präsentierte, das passt mir jetzt am besten zu erklären, was ist die Funktion von Mindfulness? Was ist die Funktion von dieser Wunderachtsamkeit? Wie soll das mich befreien oder reinigen oder helfen, heilen? Und das ist die Vorstellung, dass wir leben an der Oberfläche unseres Seins, unseres Wesens. All diese alltäglichen Angelegenheiten, meine Gedanken, die kreuzen meinen Geist die ganze Zeit, alle diese Reaktionen zu der täglichen Erfahrung, alle die Begegnungen, sehen und gerade eine Reaktion dazu, Erkenntnissen erkennen und so. Das ist alles die kleinen Wellen der Oberfläche. Nur gelegentlich gelingt es uns, sich ein bisschen mit tieferen Schichten meines Seins sich zu verbinden. Das war der Anfang unserer Meditation, wo ich habe instruiert, eben zu der Einfachheit des Kindes zurückzugehen, sich damit verbinden. Die Kinder sind eigentlich viel näher zur eigenen Mitte. Natürlich noch ziemlich weit davon auf der anderen Seite, klar. Da gibt es gern und ungern noch. Und die Kinder können natürlich sehr schreien und alles das. Aber doch schon besser als so verloren in Gedanken sein, wie wir normalerweise eben sind. Und die spirituelle Praxis führt uns stufenweise in unsere Heimat. Das Zentrum, diese Zero-Zentren, wo es nur stille Schönheit, vollständige Bewusstheit, Offenheit, Positivität, totales Befreiung, Frische, alles neu, zeitfrei. Man kann sich dort Nirvana vorstellen. Das wäre das Zero-Zentrum. Nun, das ist also die Funktion von Achtsamkeit, die eben in den Einsichtsprinzipien angewendet ist, dass sie uns führt zu dieser Leichtigkeit des Seins. Chaipongsai. Ist das richtig, Ajahn Mediko? Chaipongsai? Chaipongsai? Sagst du so? Ajahn Chaatso? Doch, sie versteht. Ha! Ajahn Cha hat das unterrichtet. Habe ich laut. Chaipongsai? Ja, die natürliche Leichtigkeit des Seins. Von dort, wo alles Positives für unser Leben, für unsere Spiritualität quält. Sich mit dem verbinden, die Wurzeln unseres Lebens dort haben, von dort kommt der Lebenssaft in unseren Alltag. Das wäre der Ziel und Zweck der angewendeten Achtsamkeit in dem Alltag, in dem Kloster, in der Meditation. Meditation hat also zwei Formaten. Format der formellen Praxis und Format der aktiven Meditation des Alltags. Nun, dürfte es schon klar sein, wir haben eine gewisse Erfahrung, wie schwierig es ist, es bei der formellen Praxis die Achtsamkeit einigermaßen zusammenhalten. Ja, das ist die Meditation, die 40, 50, 60 Minuten der Meditation, dass wir bleiben irgendwie in dem meditativen Geist. Wie vielmal sind wir vollständig herausgeschleudert in unsere Fantasiewelt, Erinnerungen, Pläne und so. Wie schwierig ist es, schon in formeller Meditation die Achtsamkeit aufrecht zu erhalten. Mindestens so und eher mehr schwierig ist es in dem Alltag. Und deswegen, wenn wir haben unsere Alltagswoche-Meditation gestartet in Prag, die erste, wir haben mit einer ganz intensiven Wochenende angefangen. Es braucht ein relativ scharfes Impuls und Stoß am Anfang. Und natürlich, die Leute müssen vollständig aus dem Zuhause in eine komplett neutrale Umgebung eines Zentrums gehen, dass die eben sich können voll distanzieren von den alltäglichen Dingen und Bindungen und Anhaftungen und dem Fernseher und dem Telefon und so. Das Wochenende war intensiv, also wirklich Schweigekurs. Eine Meditation nach der anderen. Sitzen gehen, nichts anderes. Instruktion, präzise Instruktion für jede Sekunde der Wochenende. Die Leute wissen jede Sekunde, was zu tun ist. Dass man das natürlich nicht schafft, ist normal. Aber der Ideal ist immer instruiert. Und die Leute versuchen so, wie es geht. Und aus dieser Praxis, das ist also Freitagabend Anfang, ganze Samstag, Sonntag bis Mittag und Nachmittag gibt es die erste Portion der Aufgabe für den nächsten Tag. Weil Sonntag Nachmittag, Spätnachmittag, die Leute gehen zurück in die Familie. Zurück nach Hause. Und Montag ist normaler Arbeitstag. Und durch die Woche, wir haben uns nachher jede Woche wieder zusammengefunden. Deswegen, diese Kurse können nur in Großstädten organisiert werden, weil die Leute müssen jeden Abend wieder zusammenkommen, zusammen meditieren, reflektieren die Aufgaben, wie das gelaufen ist, Aufgabe geben für den nächsten Tag. Und die ganze Woche ist eine Aufgabe nach der anderen, was speziell zu praktizieren ist. Und das ist die angewandte Achtsamkeit. Und die erste Aufgabe war Metta. Metta im Alltag. Weil damit hat diese Wochenende geendet. Und die Leute sollten das einfach tragen. Schon beim Herausgehen aus dem Meditationszentrum, in dem Verkehrsmittel, konstant diese Positivität des Geistes, diese Verbundenheit mit allen anderen Wesen in sich zu tragen, wenn man nach Hause kam, sich mit natürlich aus der Wochenende, alles ist ziemlich ein bisschen neu. Ja, gerade die Positivität zu dem Spiegel in dem Badzimmer zu bilden, wo man sich plötzlich total neu sieht. Zu den Eltern, zu den Kindern, zu den Kollegen und der nächste Tag. Die letzte Gedanke beim Einschlafen ist Metta. Die erste Gedanke beim Aufwachen ist Metta. Zähne putzen mit Metta. Sich waschen, Toilette pinkeln und Toilette machen mit Metta. Positivität. Frühstück. Der Brot. Wie viele Leute haben daran gearbeitet? Allen Metta schicken. Die Leute in Tram, im Zug, im Bus. Ah ja, ah ja. Ach, die Kollegen, ja, da kommt die Stimmung in dem Büro. Boah, naja, die Kiste wieder anschalten. Naja, okay. Mit Positivität. Und eben, am Abend, Leute kommen zusammen, bilanzieren den Tag. Zusammen meditieren, ein bisschen erfrischen, die Achtsamkeit. Weil natürlich, für das, da braucht man Achtsamkeit schon in dem Alltag. Sich ständig erinnern an die Aufgabe. Das ist Sati, das ist Achtsamkeit in dem Alltag. Sich erinnern an den Entschluss, was ich will, für was habe ich mich entschlossen zu praktizieren. Und dann kommt die zweite Aufgabe. Und für den zweiten Tag, wir haben Kommunikation gewählt. Ganz spezielle Achtsamkeit unter die Lupe nehmen und die Kanäle unserer Kommunikation mit sich selber, dieser innere Quatsch, inneres Gespräch, das ist schon eine Beziehung, das ist eine Kommunikation. Mit den anderen, im Telefon, wenn das klingelt. 2 Sekunden warten, sich entspannen, sich anstellen für den anderen, in eigenem Herzen Platz machen für die anderen. Wie geht's dir? Aber diesmal ist das nicht eine Phrase. Diesmal ist das wirklich. Kontrollieren die Dinge, wenn wir in der Kommunikation verdrehen, die Wirklichkeit. Diese weise Lügen, die sind gut gemeint. Das ist nichts Schlechtes, wirklich. Wenn wir die Dinge ein bisschen anpassen dem Verständnis von den anderen. Und so. Und auch wenn wir eigentlich wirklich die Dinge schon bewusst verdrehen, wegen eigener Position, wenn das Ego sich da in uns breit macht und ich bin der Wichtige und der Souverän, sich dem Kollegen ein bisschen so klarstellen. Ja, und die Achtsamkeit merkt das. Dass wir das korrigieren, ist die zweite Stufe. Aber die wichtige Stufe, da erst davon bewusst werden, dass ich das Theater spiele. Den anderen, manchmal sich selber. Kommunikation gerade zu halten. Die richtige Kommunikation, richtige Sprache fängt mit Zuhören. Und dann wir haben die dritte Tag gehabt. Und die Aufgabe war Ego und Projektion. Das braucht schon eine Schulung, das braucht schon ein psychologisches Verständnis. Dass das, was wir um uns herum erleben, ist das Bild von meinem Herzen. wie die Dinge auf mich zukommen, das kommt aus mir heraus. Wie ich die Leute um mich herum sehe, so bin ich in dem Moment. Die Leute lügen, die verdrehen alles, die hassen eigene Kinder. Ja, so. Das habe ich in mich selber. Die Schwierigkeiten, was wir im Leben begegnen, das sind wir selber. Wir meinen, die Welt ist die Ursache. Ja. Wir sind es selber. Alle unsere Ängsten, Anhaftungen, Bequemlichkeiten, das macht das Ganze. Das ist ein Karussell, warum unser Leben ist so farblos, depressiv und so, hoffnungslos, manchmal. Der vierte Tag, der spezielle Fokus war auf unsere Begierden, Resistenz und die Emotionen allgemeine. Das fast immer ist unser Geist gefärbt von etwas. Fast immer ist es aus der Mitte heraus. Etwas Freude, etwas Langeweile, etwas Wollen, Begehren, etwas Abneigung, zufrieden sein, unzufrieden sein, kritisch, Planning. Immer irgendeine Farbe. Sehr selten, wir sind in der zentralen, neutralen Position der reinen Achtsamkeit, reine Bewusstheit. Meistens unser Geist ist verfärbt, deformiert, präsentiert uns die Umwelt durch die Brillen unseren Emotionen. Sich davon klar sein und sich klar machen, dass in Einsichtsmeditation, wenn wir das mit unserem spirituellen Weg wirklich ernst meinen, dass die Resistenzen sind die Golden Order für unsere Freiheit. Dort, wo wir spüren Widerstand und Resistenz, das ist genau dort, wo weitere Stufe meiner Befreiung ist verschlossen, verhängt. Der voll erleuchtete Geist ist komplett offen. Aus dem kommt dieser christliche Spruch: Dem Reinen ist alles rein. Ist es so, dass der Reine ist so begrenzt und blind, dass er sieht nicht diese jammerliche Leiden von den Hungrigen, von dem ist der Reine so verblödet, dass er das sieht? Oh nein! Er sieht die Regeln des Kosmos, die universelle Gerechtigkeit der Karma, der Weisheit, dass jeder hat im Großen und Ganzen, was er verdient. Und dass praktisch jeder, natürlich gibt es große Unebenheiten drin, aber auch, dass jede schwierige Lage kann man in eigene Benefit umdrehen, mit unserer Einstellung dazu. Wenn ich zu den Schwierigkeiten eine konstruktive Einstellung annehme, dann kann ich daran wachsen. Natürlich, ich verfalle zurück in meine Projektion. Der Idiot, der hat das schon wieder mir angetan und so. Wenn ich bin zurück in der Projektionswelt, dann natürlich bin ich wieder dort gelandet, in der hoffnungslosen Sackgasse. Aber jede Situation, ja, den Finger kann ich umdrehen und daran wachsen. Erkenntnis kommt, Verständnis. Ich kann mich in die Schuhe von den anderen versetzen. Ja, und beginne dieser Käfig des Ego, wo ich bin ständig nur in sich selber, unfähig, die anderen richtig spüren, wie die anderen sind. Die Emotionen, Gefühle von den anderen. Das durchzubrechen, aus diesem Käfig von dem Stacheldraht des Herzens rauskommen. Oh, die Arbeit mit heftigen Emotionen, das ist natürlich Kapitel 40 selber. Ich habe hier kaum das Format dazu, in die Einzelheiten davon gehen. Aber vielleicht der grundlegendste Ratschlag. Leute kommen sehr häufig ins Kloster, fragen, was soll ich mit meiner Angst machen? Was soll ich mit dem Wut machen in der Familie? Wenn das kommt, dieser kritische Geist, der kann die Leute um mich herum nicht ausstehen. Und so kommt es zu Konflikten und so. Was soll ich damit machen? Ich weiß, es ist negativ. Ich zerstöre mich selber, ich zerstöre die anderen. Die Beziehungen sind zerstört. Was soll ich damit machen? Es kommt wieder. Die erste Sache, schneide der innere Gedankenstrom raus. Das sind hauptsächlich die Gedanken, verdreht, deformiert, egozentrierte Gedanken, die mich bestätigen, dass ich recht habe. Und der Ärger ist die Reaktion, meine Überzeugung, dass ich weiß, wie die Sache sein sollen, und der Konflikt mit dem, wie die Dinge sind. Und meine Unfähigkeit, die Dinge so begegnen, wie die sind. Aus dem kommt der Ärger. Und es ist genährt, gefuttert mit kompletter Karussell drehende Gedanken, die mich bestätigen, dass ich recht habe. Und die anderen sind daran schuld. Das muss unterbunden sein. Diese Dummheit. Und dann die anderen Dinge, vielleicht 10 bewusste Atemzüge, wieder die Mitte eigenes Systems zu finden, zurück in die Neutralität der Mitte, der Achtsamkeit. Aber natürlich, dann gibt es die ganze Menge von spirituellen Ratschlägen, wie damit umgehen, wie davon eine Lektion ziehen und das Ganze. Der fünfte Tag war gewidmet, spezielle Achtsamkeit auf die gegenseitige Verbundenheit, Abhängigkeit und die gegenseitige Hilfsbereitschaft. Hilfe. Die Hilfe empfangen zu können und die Hilfe geben zu können und diese enorme Problematik, die um das Ganze herum ist. Weil der Antrieb von diesem hohen spirituellen Eigenschaft ist Compassion, mitfühlen. Aber es ist eine zweischneidige Sache. Weil es gibt die Täter des Gutens. die meinen, dass die das etwas Gutes tun, die Schaden anrichten. Weil wenn man Hilfe leisten möchte, immer zusammen mit Weisheit, wenn man es nur von dem Zittern des Herzens getrieben, ganz möglich, dass man mehr Schade anrichtet als Hilfe. Das ist nicht wirkliche Hilfe, das ist die unerträgliches Gefühl, der eigene Unfähigkeit in solche Lage und Situation sein, wie die anderen, die leiden. Und man ist eigentlich in sich angeschlossen, man projiziert das auf die Situation von den anderen und jetzt mache ich was Gutes, ich helfe denen. Und wenn man wirklich die Achtsamkeit so weit geschult hat, dass man sieht schon die Motivation hinter eigenem Tun, da wird man sehen, dass man ist ego-getrieben. Und diese Hilfe ist ein falsches Ding. Man muss den anderen zuerst hören. Aber das ist eine Art von innerer Stille, die Situation von dem anderen richtig verstehen. Kann er sich selber helfen, vielleicht? Könnte das für ihn eine wertvolle Lektion sein? Dann darf ich nichts machen. Aber ist er wirklich hoffnungslos drin verloren, dann helfe ich. So weit, bis er sich selber helfen kann. Immer mit Weisheit gepaart. Große Sensitivität. Der mich helfen möchte, der muss seine eigene Eigenständigkeit behalten können. Ich darf ihm nicht Victim von meiner Hilfsbereitschaft machen. Ich muss ihn stärken in seine eigene Autonomie. Das ist manchmal das Wichtigste an der Hilfe. Dass die Leute sich nachher selber helfen können. Der nächste Abend war gewidmet unserer Kritik, unserem Akzeptieren und ganz spezielle Lupe auf die Motivation unseres Tun, unseres Denkens, unseren Entscheidungen. Weil weitgehend in normalem Leben, das alles ist ein Autopilot. Das normale Leben, wenn man die Sati-Qualität hineinbringt, da staunt der Laie. Wie eben wir unbewusst leben, dass alles geschieht, dass in automatischen 95% unseres Lebens ist vollautomatische Reaktion auf Dinge, die passieren. Wir denken, wir haben freie Wille. Das ist eine Illusion. Wir sind Roboten, normalerweise. Und erst diese Achtsamkeit wirft Licht auf die Motivation unseres Entscheidens, unseres Resonierens, Reagierens. Dann plötzlich sehen wir, was für ein Ding ist mein Leben bis jetzt. In meiner ersten Meditation, die Tränen liefen sehr häufig. Wenn diese Wahrheiten über sich selber klar wurden, man hätte sich so gut gedacht, wie gut ich bin mit den anderen. Quatsch! Wir sind so egoistisch. Wir wissen das nicht nur. Die Achtsamkeit bringt uns das auf die Nase. Nun, speziell bei Kritik. Häufig die spirituellen Leute denken, dass Kritik ist, kritisieren ist was Falsches. Und vielfach, gerade in monastischem Leben, die Lehrer schauen auf die Novizen, ob die fressen das richtig oder noch nicht. Wenn die haben Kritik, da ist noch Ego da, dann müssen wir etwas mehr baden in dem monastischen Kram, bis die nachlassen, diese Selbststrukturen, und sind dem monastischen unterwerfen. Nicht ganz so in unserem Alltag. Wir unterscheiden sehr unter der Kritik, die entsteht, weil ich kann das nicht ertragen, was die anderen machen. Diese Kritik ist negativ, die kommt aus eigenen Kilesas, aus eigenen Befleckungen und Deformationen meines Geistes. Das ist die Kritik, die ist falsch. Und wenn wir kritisieren die anderen spüren das natürlich, da präsentiert jemand sein eigenes Zeug heraus. Und die Leute werden das nicht akzeptieren. Aber es ist die andere Kritik, das ist die konstruktive, die kommt aus besserem Spüren und Verstehen von Dingen. Die kommt aus Insight und aus Weisheit. Und das ist eine konstruktive Kritik, die, wenn die anderen sind nicht total in sich verklemmt, verbarrikadiert, die werden zuhören, die werden das abwägen. Vielleicht hat er doch ein bisschen recht. Das ist die positive Kritik, die hilft. Das ist Kusala-Karma, die gute Karma. Weil das quält aus tieferem Verständnis, das quält aus Mitfühlen, das quält aus Metta. Und genau so, diese spirituelle, pauschale Akzeptieren von allen Dingen, was wird als ein Vorteil in den hinduistischen Kreisen, hört man das häufig, alles zu akzeptieren, der erste Schritt auf dem spirituellen Weg. Oh, nicht so ganz in dem Alltag, nein, nein. Oh nein, genau das Gleiche. Was der wahre Buddhas innere Einstellung verlangt, ist mit Frieden, im inneren Frieden sein, mit den Dingen, wie die sind. Das heißt nicht alles akzeptieren. Aber mit allem, was in der Welt geschieht, alles, was in mir geschieht, mit dem Ganzen, ja, diese Metta umarmen, das mit dem Positiven, mit dem Negativen, so wie das ist. Und Frieden im Herzen dabei haben. Das ist die ideale Nulllinie. Alles, was Konstruktives, Positives, so kann nur auf dieser Ebene aufgebaut sein. alles, was ist aufgebaut auf dem Minus, wo ich mich ärgere, wie die Dinge sind, überzeugt sein, dass ich weiß, wie die Dinge sein sollen, wie die sollen sein. Ja, das ist die totale Projektion des Egos, der eigenen Blindheit, Beschränktheit, dass ich noch gar nicht wisse, dass ich bin total verblendet. Alles, was aus dem kommt, ist natürlich negativ. Zuerst der Indikator, der Lackmuspapier, kann ich wirklich mit allem, was in der Welt geschieht und in mir, um mich herum, kann ich mit dem im Frieden sein. Das ist der Indikator. Wenn ja, dann kann ich wirklich helfen der Welt. Naja, und dann kam der letzte. Das war die interessante Sache bei diesem Alltagsretreat, Alltagspraxis, Alltagswoche war, dass es hätte einen Anfang, aber kein Ende. Dass man sollte eigentlich diese Übung weiter durch das Leben tragen, weil das wäre der größte Vorteil, die Buddha-Lehre wirklich in alle Ecken unserer Existenz, unseres Lebens zu bringen. Und da kommt die interessante Sache, dass der Leihleben von guter Qualität und dass das spirituelle Leben von guter Qualität sich weitgehend überlappen. Und dass einige machen das als Mönche, anderes als Vater der Familie. Wir sind nicht gleich, wir sind in verschiedenen Stadien unserer Entwicklung. Nicht jeder hat die nötige Unterstützungskarma der Mönchs- oder Nonnenart des Lebens zu wählen. Übrigens, das ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Manchmal die Herausforderungen des Alltags sind für unser Wachstum sehr wichtig. Ich habe hier einige Dinge gebracht, die möchte ich vorlesen. In der Tschechei, ich habe zwei Assistenten gehabt. Unsere Kursen waren manchmal bis 80, 90 Leute. Das kann ein Lehrer nicht bewältigen. Und das waren intensive Praxis, über Wochen und Monate. Und eigentlich beide diese Frauen waren Psychologen und eine war Schriftstellerin. Ziemlich bekannte Person in der Tschechei. Und sie hat für unsere Kursen immer Erfrischungen geschrieben. Und natürlich waren das spirituelle Geschichten. Und eigentlich, ich fange mit einem anderen. Das da hat sie uns geschrieben, nach dem neues Jahr-Retreat. Meine Lieben und sehr Geehrten, am 1. Januar nach dem neues Jahr-Retreat bin ich nach Hause gekommen und am 3. lag ich schon auf dem Operationstisch mit zerschmettertem Ellbogen der rechten Hand. Und jetzt stecke ich von der Schulter bis zu den Fingerspitzen im Gips. Wer ist daran schuld? Wer hat nicht auf dem Glatteis aufgepasst? Ich. Ein Freund munterte mich mit einer japanischen Geschichte auf, die ich mit euch gerne teilen möchte. Es war ein Junge, der sich sehr danach sehnte, ein Karatekämpfer zu werden. Jedoch schon im Kinderalter hatte er seine rechte Hand verloren. Er meinte damit alle Chancen verloren zu haben. Und doch fand sich ein Meister, der den Jungen in die Lehre nahm. Allerdings lehrte er ihm nur einen Karatengriff. Die Jahre vergingen und der Meister lehrte den Jungen weiterhin nur das Gleiche, bis zur Perfektion. Der Junge war häufig schon langweilt und dachte bei sich, dass der Meister vernachlässigte ihn. Aber in Asien widerspricht man dem Lehrer nicht. Und so übte er aufrichtig den gleichen Griff immerfort. Endlich war der Tag gekommen, an dem er seine Kunst der Öffentlichkeit zeigen sollte. Und schau einer an, er schlug den ersten Gegner, den zweiten, auch den zehnten, er schlug alle, die mit ihm kämpften. Höchst erstaunt rannte er zu seinem Meister. »Herr, wie ist das möglich, dass ich die gesunden Männer geschlagen habe? Ich kann ja fast gar nichts. Mir fehlt die rechte Hand und ich beherrsche nur einen einzigen Griff.« »Nun«, erwiderte der Meister, »die Gründe sind zweierlei. Erstens, es ist ein außergewöhnlich guter Griff. Und zweitens, die einzige Verteidigung gegen ihn besteht im Ergreifen des Gegners an seiner rechten Hand.« Jetzt, Daniela schreibt dazu weiter. »Jeder Verlust bringt mit sich die Gelegenheit, sich von einem Anhaften zu lösen. Danach kann man uns daran nicht mehr packen. Daran kriegt uns damit nicht mehr zu Boden. Das, was wir haben, das, wovon wir meinen, es gehöre uns, damit sind wir einfach zu erwischen. Daran kann man uns packen. Dort sind wir verletzlich. Etwas zu verlieren und in dem Verlust diese Chance sehen, das ist wahrhaftig ein ausgezeichneter Griff.« Und sie schrieb weiter, »Und weil ich diese kleinen Geschichten recht gerne habe, erlaubet mir noch eine weitere euch zu erzählen. Ein königliches Kriegsschiff kreuzt auf dem Ozean und gerät in Nebel und Dunkelheit. Der Steuermann meldet ein Licht direkt im Kurs des Schiffes, vermutlich ein anderes Seegefährt. Der Kapitän schickt ein Signal in diese Richtung. Es droht ein Zusammenstoß, ändern Sie Ihren Kurs um 20 Grad. Gleich kommt die Antwort. Es droht ein Zusammenstoß, Ihr solltet den Kurs ändern. Der Kapitän fühlt sich missgeachtet und signalisiert, ich bin der Kapitän dieses Schiffes, ändern Sie den Kurs um 20 Grad, und zwar sofort. Die Antwort lautet, ich bin ein Schiffsjunge des zweiten Ranges, jedoch Ihr müsst den Kurs ändern, und zwar plötzlich. So eine Frechheit bringt den Kapitän zu Weißglut. Wir werden euch nicht ausweichen. Wir sind der königliche Kriegsschiff. Kommt die Antwort. Wir werden euch auch nicht ausweichen. Wir sind nämlich ein Leuchtturm. Und Daniela schrieb weiter dazu. Oft gehen wir mit der Realität ähnlich um. Wir schrien sie an, ändere den Kurs, weiche mir aus dem Weg. Doch die Realität weicht nicht aus, kann sie nicht. Wir können uns ruhig aufspielen, Kapitäne zu sein, königliche Kriegsschiffe zu befehlen. Die Realität beeindruckt das nicht im Geringsten. falls wir den fatalen Zusammenstoß vermeiden wollen, dann sind wir diejenigen, die den Kurs ändern sollen. Das ist mein kleiner Wintergruß aus dem Gipsverband. Ihren allen wünsche ich gute Zeiten und auf dem Glatteis benehmet euch bitte nicht so dumm wie ich. Es wäre noch zu viel weiteres genügt für heute. Sitzen wir eine Minute. Nur das ein bisschen verdauen. Falls da etwas war, was bei mir geklingelt hat, sich das nochmal präsent machen, das nicht zu schnell vergessen.